Nach einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Tonglys veröffentlichte am 3. März die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Bakun-Regierung einen Aufruf an die Bevölkerung und appellierte an alle Bürger, an der 19. gesamtnationalen Kerzenkundgebung teilzunehmen. Die Organisation unterstrich, dass sie durch die Zusammenstellung der Kerzen die Volksmeinung mit der Forderung nach der Amtsenthebung, Verhaftung und Bestrafung der Präsidentin feststellen werde. So sollten die Bürger aller Kreise und Schichten an der 19. gesamtnationalen Kerzenkundgebung vom 4. März für die Verhaftung von Park Geun-hye und den Rücktritt von Hwang Kyo-an teilnehmen, die unter dem Motto stattfinden werde: Ein März ohne Park Geun-hye, nur dann kommt der Frühling. Einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Jeju Sibo zufolge berief auch am 3. März in Seoul die Nationale Politische Versammlung der Studenten für den Rücktritt von Park Geun-hye eine Pressekonferenz ein und äußerte den Willen dazu, im Kampf für die Amtsenthebung der Präsidentin an der Spitze zu stehen. Die Organisation gab dabei eine politische Deklaration bekannt, deren Überschrift lautet: Wir wollen einen Frühling ohne Park Geun-hye-Regierung empfangen.